Sieg wird unser sein. Der Sieg wird unser sein. Für Deutschland stehen wir ein. Ein Dreifach. In all den Jahren voller Hoffnung und voller Hass, da haben wir es geschafft und uns zusammen gerafft. Wir wollen unsere Lieder zum Besten geben. Lieder der Freiheit, Lieder des nationalen Lebens. Da stehen wir ein, bei dreifach, wie geil! Ihr sagt zu uns, wir seien zu dumm. Ihr wollt es nicht begreifen, doch sagt uns mal warum. Ihr wisst auch gar nicht, wie es wirklich war. Und werde das auch nie, niemals verstehen. Der Sieg wird unser sein. Der Sieg wird unser sein. Wir Deutschland stehen wir ein. Wir leben unser Leben in dieser dunklen Zeit. Die Liebe zu unserem Land ist unser Licht. Der Funke dafür mit diesem Lied Deutschland stehen wir ein. Ein Dreifach. Wie geil! Und jetzt lebt noch ein Wort an alle Freunde richten. Lasst uns nicht glauben, Deutschland nicht vernichten. Denn ich weiß, es kommt der Tag, da werden sie es verstehen. Dann werden sie mit dir gemeinsam auf der Straße gehen. Deutscher, stehen wir ein!